1. Zu genesit, so erklart der Herr, word man die Gebein der Könige von Juda, der führenden Männer, der Priester, der Propheten und der Einwohner Jerusalems aus ihren Graben holen. 2. Man word sie vor der Son, dem Monden dem gesamten Himmelschier ausbreiten, denen sie gedeihend und die sie werit haben, sie werden weder eingesammelt noch begraben, sondern wie Dunge auf dem Feld liegen bleiben. 3. Die überliebenden Diocese Bosen Volks werdenen allen Orten, und die ICHSIE vertrieben habe, den Tod dem Leben vorsehen, lautet der Ausspruch des Herrn der Heerscheren. 4. Du sollst ihnen sagen, so spricht der Herr, wenn jemand hinfällt, stehte dann nicht wieder auf. Oder wenn jemand vom Weg abkommt, kehrte nicht normalerweise am? 5. Warum aber beharrt Diocese Volk in Jerusalem auf seinem Ungehorsam und waget sich konsequent, trotz aller Warnungen zu mir zurückzukehren. 6. ICH habe aufmerksam zugehört, aber sie sagen nicht die Wahrheit, niemand beruht sein Bossheit oder hinterfragt sein Handeln, sondern alstermen weiter wie ein Pferd in die Schlacht. 7. Sogar der Storch im Himmel kennt sein Seiten und Turteltaub, Schwalbend Kranich halten die Zeit ihrer Rucke ein, doch mein Volk erkennt die Rechtsordnung des Herrn nichten. 8. Wie konnte behaupten, weiße zu sein und über das Gesetz des Herrn zu verfügen, wenn die Schreiber es durch ihr Betrügerischer Beit in ein Luge verwandelt haben? 9. Die sogenannten Weisen werden beschamt und fassungslos sein, sie das Wort des Herrn verworfen haben, welch Art von Weisheit bleibt ihnen nun noch übrig. 10. Die Schalb wird ICH ihr Frauen und Felder anderen besitzen übergeben, denn vom kleinsten bis zum größten sind alno auf ihren eigenen Vorteil bedachten betreiben Torschum. 11. Sie versuchen, den Tiefen Schaden meines Volks auf oberflächlich Weise zu heilen, indem sie Frieden versprechen, obwohl in Wirklichkeit kein Fried herrscht. 12. Sie mussten sich eigentlich für ihr abschulichen Taten schamen, doch sie haben jed Schamgefühl verloren, darum werden sie fallen, wenn die Zeit ihrer Bestrafung gekommen ist. 13. ICH word sie vollständig wegraffen, spricht der Herr, es gibt kein Trauben mehr am Weinstock und kein Feigen am Baum, und selbst das Lob ist bereits verwelkt. 14. Warum verharren wir noch hier? Last uns in die befestigten Stadt fliehen, dort unterzugehen, denn der Herr hat uns zur Vernichtung bestimmt und uns bittere Strafe für unsere Sünden gegeben. 15. Wir haben auf Rettung gehofft, aber es kam nicht Guts, wir warteten auf Einsicht der Heilung, doch stattdessen erlebten wir nur Schrecken. 16. Schon hört man das Schnorben der feindlichen Förder von Downher, und das ganz Land erzittert vor dem lauten Wehern der Hengster, die kommen, all zu Verschlingen. 17. ICH sende euch nun Gefahren, gegen die es keinen Schutz und kein Beschworung gibt, und sie werden euch unweigerlich schaden, lautet der Ausspruch des Herrn. 18. Mein Kummer ist so überwältigend, das kein Trost mich erregt, und mein Herz ist angesichts des Leides völlig erschöpft. 19. Hort divers wie felten schrei meins Volks aus fernen Landen, die fragen, ob der Herr nicht mehr in sein Gegenwartig ist, warend sie in dirch ihr fremden Götzen ersehnt haben. 20. Die Erntezeit ist vorüber und der Sommer ist zu Ende gegangen, doch wir haben immer noch kein Rettung oder Hilfe erfahren. 21. Wegen des Zusammenbruchs meines Volks bin ich selbst gebrochen, ich trage Trauerkleidung und bin von tiefem Entsetzen ergriffen worden. 22. Gibt es denn kein Heilmittel mehr in Gilead oder Kenan Ast, der die Wunden meines Volks endlich verbinden und ein Heiling herbeiführen konnte? 23. Ich wünschte, mein Haupt wäre ein Wasserreservoir und mein Organ ein Tränenquell, damit ich Tag und Nacht die Opfer meines Volks weinen konnte.